Das waren die Nachrichten des Deutschlandfunks. Sie hören jetzt wieder das Programm von Radio Weser TV. Radio Weser TV. Anders hören, anders sehen. Das waren die Nachrichten des Deutschlandfunks. Sie hören jetzt wieder das Programm von Radio Weser TV. Radio Weser TV. Anders hören, anders sehen. Mensch. Człowiek. Humanidad. Człowiek. Mlad. Insan. Mrow. Pomogi. Ludyna. Człowiek. Człowiek. Insan. Chęty. Łom. Adam Wan. Mlad. Asimilt. Człowiek. Anthropos. Mrof. Człowiek, Jan. Humanidad. Adam. Gente. Mensch. L'homme. Człowiek. Boro. Людина. Ніри. Чоловік. Ich möchte ganz herzlich begrüßen hier in unserem Kulturcafé auf der Hanse Live 2008. Herzlich willkommen, einen schönen guten Tag. Hier geht's jetzt weiter bei uns auf der Bühne mit weiterem Programm. Und das, was ich gerade sage, wird demnächst auch im Radio zu hören sein. Das heißt, ich begrüße nicht nur Sie, sondern ich begrüße auch die Damen und Herren vor dem Radio, die gerade Radio Weser TV hören und auf das Inzahnradio Huchting warten. Das startet nämlich auch gleich hier. Und auch für Sie, die hier gerade auf der Hanse Live sind, auf der Bühne. Und ich übergebe gleich das Wort an den Moderator, möchte Ihnen aber ganz kurz vorher sagen, worum es eigentlich geht. Sie werden das alle kennen, wenn Sie vielleicht in Straßen wohnen, wo es auch Menschen gibt, die aus anderen Ländern kommen. Wenn man mit diesen Menschen gut klarkommen möchte, wenn man sie verstehen möchte, dann muss man natürlich wissen, wo sie herkommen, wie sie hierher gekommen sind, also wie sie angekommen sind. Und je mehr man über Menschen weiß, desto besser kommt man nicht nur mit ihm klar, sondern desto besser fühlen sie sich natürlich auch aufgehoben hier bei uns in Deutschland. Es geht jetzt gleich hier auf der Bühne um Herkunft, Ankunft und Zukunft. Dazu gehören übrigens auch die Stelzenläufer vom Kulturladen Huchting. Und dazu gehört der Moderator, und an den übergebe ich jetzt das Wort, Claudius Jöcke. Herzlichen Dank. Ein Applaus für die wunderschöne Anmoderation. Das, was sich hier jetzt gleich ereignet, das ist eine Gesprächsrunde zum Thema Herkunft, Ankunft, Zukunft, wie schon angekündigt. Die Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Runde, die möchte ich gerne begrüßen. Da ist zunächst Sylvie Zippler, die hier im Sessel bestimmt gut Platz nehmen kann. Sylvie Zippler, einen kleinen kurzen Applaus vielleicht für Sylvie Zippler. Die kommt aus dem früheren Schlesien und ist vor 60 Jahren hier angekommen. Weil es geht hier um Ankunft, um die Herkunft und um die Zukunft. Dann gibt es als nächsten Majid Zaremadoui. Der ist aus dem Iran angekommen und er ist Mitglied der Stelzensippe auch. Deswegen hat er den Hut noch auf. Dann wäre es natürlich wunderbar, wenn wir wieder eine Frau sitzen hätten. Es gibt Frau Susanne Sazgar. Die kommt auch aus Persien, aus dem Iran und ist vor einer ganzen Weile hier angekommen. Frau Sazgar aus Persien. Und dann gibt es noch jemanden, der ist aus Moskau hier angekommen. Auch Mitglied der Stelzensippe, Herr Boris Babuschkin. Für den steht auch das Cello hier bereit. Der wird uns auch eine klitzekleine Kostprobe geben von Cello-Musik. Und Sie haben die beiden großen Gestalten da schon gesehen. Das sind Menschen, die zur Stelzensippe gehören. Die tragen Koffer in der Hand und transportieren das Thema Ankommen eben auf die Art und Weise. Dort, wo Herr Babuschkin gerade seinen Hut draufgelegt hat, steht der Koffer zum Thema Ankommen von Frau Sazgar. Dann haben wir die Möglichkeit, zunächst mal zu hören, wie das auf Persisch klingt, dieses Gedicht zum Thema Ankommen. Susanne Sazgar, zunächst auf Persisch, über Mikro, wenn es klappt, das Gedicht Ankommen und dann die deutsche Übersetzung. Okay. Be maqsad residan, qurbat. آینده ناشناس، ترس، وابستگی، پشیمانی، یادگیری، قدم برداشتن، جرأت، آرامش، به مقصد رسیدن. Und jetzt auf Deutsch. Ankommen, fremd sein, Ungewissheit, Angst, abhängig, enttäuscht. Lernen, kleine Schritte, Mut, Ruhe, Ankommen. Frau Susanne Sazgar, auf Persisch und dann auf Deutsch zum Thema Ankommen. Aber bevor Susanne Sazgar angekommen ist in Bremen, macht es Sinn, die Herkunft ein bisschen genauer vielleicht zu verstehen. Susanne, wo bist du hergekommen? Wo liegen deine Wurzeln genauer? Ich komme aus dem Iran, bin seit 22 Jahren hier in Deutschland. Und wo in Iran? Im Iran? Im Teheran. In der Hauptstadt? Hauptstadt. Und ihr habt mitten in der Innenstadt, in der Großstadt gewohnt? Ja. Was war das für ein Haushalt? Kannst du den beschreiben? Wie da sah das da aus? Wie kann man sich das vorstellen, euren Haushalt? Wir haben in einem ganz großen Haus gewohnt. Obere Etage war von meinen Eltern bewohnt, mit meinen Geschwistern. Und untere Etage haben wir, ich, mein Mann und meine kleine Tochter gewohnt. Dein Vater ist damals Offizier gewesen beim Schah, ja, beim Schah Reza. Richtig. Und das war, soweit ich das verstanden hatte, auch der Grund, warum ihr Persien verlassen habt. Nicht hauptsächlich, aber deswegen hatten wir auch viele Probleme gehabt, weil die Armeeoffiziere waren normalerweise abhängig von dem Pahlavi-Regime genannt worden. Und wurde nach der Revolution nicht so viel akzeptiert und so viel Freiheit gehabt. Und da musstet ihr dann das Land verlassen, Persien verlassen, wie, glaube ich, eine ganze Reihe von Menschen. Ganze Reihe, nicht nur das, weil mein Vater hatte versucht, sich in Frührente zu setzen, dass nicht so viel unter Druck ist bei der Arbeit. Aber es gibt dann mehrere Probleme durch meinen Bruder erst, dass sie verhaftet wurden. Und dann hatte mein Mann auch im Arbeitsplatz viele Probleme bekommen, durch dass er sich öffentlich geäußert hatte wegen des Kriegs. Und weil hatte er auch junge Leute Englischunterricht gegeben. Und dadurch hatte die Jugendliche immer versucht, wegzukriegen von diesem Krieg. Dass sie nicht freiwillig zu Krieg gehen sollen und so. Und war unter Druck gesetzt worden. Wie, du warst damals eine junge Mutter, hast da gelebt in der Hauptstadt. Wie ist so ein Tag abgelaufen? Also wenn ich mir so einen Montag vorstelle. Montag in Teheran vor 20 Jahren, so um die Mittagszeit. Was ist da für dich gewesen? Was hast du da gemacht? Ja, früh am Morgen sollte ich meine kleine Tochter ins Kindergarten bringen und dann zum Arbeit. Ich habe als Sekretärin gearbeitet im Iran. Und im Arbeitsplatz war auch viele Probleme gehabt nach der Revolution. Die Frauen wurden wirklich unter Druck gesetzt. Und ich kann mich gut daran erinnern, einmal habe ich von Fenster von meinem Arbeitsplatz habe ich viele Geräusche auf die Straße gehört. Ich habe aufs Fenster gegangen, runtergeschaut. Ein junger Mensch wurde erschossen von hinten. Und das haben wir so mitgekriegt, dass gegen Regierung war und unter Verfolgung wurde von hinten erschossen. Und sie haben die Leiche wie ein Vieh auf dem Boden gezerrt, im Kofferraum gestellt. Und ich konnte mich nicht beruhigen. Ich habe angefangen, zu weinen. Wurde ganz höflich darum gebeten, dass ich meine Gefühle nicht so offen zeigen kann. Dass ich es lassen soll. Ich durfte nicht meine Gefühle zeigen. Jetzt sitzt rechts neben dir Majid. Majid Sarimadouri kommt auch aus dem Iran, ist allerdings zu der Zeit vermutlich gerade mal geboren worden oder war auch ein Kindergartenkind zu der Zeit, wo du jetzt gerade uns beschrieben hast, wie das Leben in Teheran ausgesehen hat. Majid, wie war das für dich? Wo kommst du her? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Kommst du auch aus der Hauptstadt? Ja, mein Name ist Majid Zarim, auch aus dem Iran, Hauptstadt Teheran. Also in dieser Zeit hat unser Kollege hat schon erzählt, ich war 5 Jahre alt, war schon weg. Ich habe ganz kleine Erinnerungen von damals habe ich schon, aber das war nicht so viel. Aber es gab anscheinend trotzdem noch auch für dich einen Grund, deine Heimat zu verlassen. Ja, klar. Könntest du uns das beschreiben? Ja, also das ist schon lange her. Das war eine Demonstration für Studentenleute, war das schon. Das ist, ich glaube, das muss 10 Jahre her muss das sein, ungefähr. Da war eine ganze Gruppe von Studentenleuten, das war gegen Regime, gegen die Mullah-Regime war das. Das hat fast 3 Tage schon gedauert und so weiter. Wir haben schon auch gedacht, ja, wir können auch irgendwas zu tun. Vielleicht das bringt das aber das hat nicht geklappt und dann das muss ich auch wegen meinem Problem, muss ich meine Stadt, mein Land, muss ich das verlassen. Wenn man noch einen Moment lang bei dieser Vorstellung bleibt, du in Teheran, in der persischen Hauptstadt damals, es gab die Mullahs, die an der Regierung waren, es gab studentische Proteste, wie du gerade beschrieben hast. Ja. Wie hat für dich so ein Montag ausgesehen, so ein Montagvormittag? In welchem Jahr hast du Teheran verlassen? Wann war das? Das ist fast 8 Jahre hier. Aha. Im Jahr 2000? 2000, genau. An so einem Montagmorgen im Jahre 2000 in Teheran. Wie hat so ein Montagmorgen für dich damals ausgesehen, bevor du weg bist? Also den Montag ist das... Natürlich war ich auch in der Arbeit, da muss ich zum Beispiel um 6 Uhr muss ich aufstehen, dann eine halbe Stunde mit Auto fahren bis zu meinem Geschäft. Da 8 Stunden oder 9 Stunden muss ich das arbeiten, kaputt nach Hause, muss ich irgendwas so einkaufen von meiner Mutter, Vater, die kleine Bruder, Schwester und so weiter. Und diese Familie, dein Bruder, deine Schwester, deine Kleine, deine Mutter und dein Vater, hast du verlassen? Ja. Kannst du beschreiben, wie das Ankommen hier in Bremen gelaufen ist für dich? Also von Teheran, also die ganze Sache fast, weil ich muss ich auch in Teheran muss ich verstecken wegen der Polizei und solche Sachen. Da hat die ganze Sache hat meine Bruder hat schon organisiert. Da muss über eine Schlepper muss mal von Teheran bis Sarajevo waren. Wir waren das und das war so anstrengend. Und dann von Sarajevo bis Italien, da kommt auch, wie eine Reise war das, aber das ist eine ganz, ganz anstrengende Reise war das. Wie seid ihr von Teheran nach Sarajevo gekommen? Mit Flugzeug, genau. Und dann danach mit Auto, ein Stück, von jeder Stadt, von der Stadt müssen wir mit Auto, aber das war so anstrengend. Und dann bis Italien, da kommt auch noch eine Helikopter, kostet alles noch Geld, was 8.000 D-Mark habe ich schon damals, mein Bruder hat schon bezahlt, zum Glück. Dann von Italien, da muss ich auch mit Zug jede Stadt von der Stadt bis zum Nachtdeutschland kommen. Oh ja, und dann bist du hier in Deutschland angekommen. Genau. Was waren da deine Eindrücke von Deutschland? Ja, das war natürlich, das war nicht einfach, aber das für mich, weil... bei uns im Iran, das war der andere. Hier sehe ich auch neue Gesichter, neue Leute, neue Sprache, neue Stadt. Das war alles, war wirklich fremd war das. Ich war von ich stehe auch zum Beispiel eine kleine Ameise auf dem einem großen Meer. Was soll ich das machen? Was passiert jetzt? Was will man? Aber Gott sei Dank, bis jetzt habe ich alles gut geklappt und dann habe ich es geschafft. Ja, danke. Ja, Majid Sarimadoui aus Teheran. Ist hier vor 8 Jahren angekommen. Genau. Sylvie Zippler, die direkt neben ihm sitzt, ist vor ungefähr 60 Jahren hier angekommen. Von wo bist du hergekommen? Also geboren bin ich in Berlin. Und von Berlin, bei den Großangriffen, sind wir zu unseren Verwandten nach Breslau gezogen. Das heißt, meine Eltern und meine Großeltern sind alle aus Breslau. Breslau wurde ja auch belagert und von dort mussten wir dann flüchten. Das heißt, wir sind zunächst erstmal nach Niederschlesien zu Verwandten, zu der Schwester meiner Großmutter gefahren, die dort einen großen Bauernhof hatte mit einer Bäckerei und mit einem Kolonialwarenladen, wie das früher auf den Dörfern so üblich war. Ja, die Angriffe der Russen kamen natürlich immer näher und dann mussten wir mit Pferd und Wagen von Niederschlesien gen Westen flüchten. Dazu muss ich sagen, dass ich 1943 bei einem Großangriff meine Mutter in Berlin verloren habe, die im Krankenhaus lag mit einer Lungenentzündung und das Krankenhaus wurde von den amerikanischen Einheiten bombardiert. Mein Vater war Pilot, der ist im Krieg auch abgeschossen worden. Und ich bin nun mit Verwandten zu Verwandten nach Niederschlesien. Und von dort aus, wie ich gerade schon sagte, mit Pferd und Wagen dann Richtung Westen auf dem Wege. Wenn ich mir das versuche vorzustellen, ein junges Mädchen, eine Schülerin, wie alt warst du zu der Zeit? Ich war 3 Jahre alt. Oh ja, okay. Mhm. Da hast du nicht mehr so klare Erinnerungen, aber versuch mal zu beschreiben, was sind deine Erinnerungen, wenn noch welche existieren, an diese schlesische, damals schlesische Heimat? Erinnerungen an meine Großmutter, eine ganz liebevolle Frau, die sich auch während der gesamten Flucht liebevoll um mich gekümmert hat. Ich kann gar nicht beschreiben, wie das war, als ich die Mutter verloren habe. Ich weiß nur, dass ich Bilder besitze, wo ich als 3-Jährige auf dem Friedhof stehe und ein ganz freundliches Gesicht mache, weil ich gar nicht begreife, was da gelaufen ist. Das sind so meine Erinnerungen. Und die Erinnerungen an die Flucht sind, dass ich heute manchmal sogar noch die Stalin-Orgel höre. Ich weiß also genau, wie sie damals klang. Ich kann manchmal mir vorstellen und sehe genau den flammengeröteten Himmel, wo ja alles hinter uns in Schutt und Asche war. Es ist ein Stichwort gefallen, was vermutlich Menschen, die in deinem Alter sind, und auch ein bisschen jüngere, alle noch sehr gut kennen in Deutschland. Das war gerade der Begriff Stalin-Orgel. Boris Babuschkin kommt aus Moskau und der Stalinismus ist dir, Boris, glaube ich, sehr, sehr, sehr vertraut. Du bist in Russland aufgewachsen, geboren worden, wo der Stalinismus sehr groß war, sehr bestimmend für das ganze Leben. Kann man das so sagen? Wie ist ein Aufwachsen in den, also im Nachkriegsrussland gewesen? Inwieweit hat die Stalinzeit oder der Stalinismus dein Aufwachsen geprägt? Und noch eine Frage, kennst du diesen Begriff, der gerade gefallen ist, Stalin-Orgel? Hast du den schon mal gehört? Erstmal guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Babuschkin Boris. Gott sei Dank, um diese Frage zu beantworten, kann ich also noch dazu sagen, dass ich Gott sei Dank in dieser Zeit nicht gelebt habe. Aber ich habe schon bis Stalins Tod vielleicht 8 Jahre alt war. Aber ich erinnere mich sehr, dass meine Eltern, also die Leute drumherum, wussten gar nicht, dass Stalin also quasi Verbrecher war. Die ganze Volk war für Stalin. Und müssen Sie ganz gut verstehen, also diese Zeit. Bis jetzt gibt es viele Leute, die denken, dass Stalinzeit eine gute Zeit war. Weil in dieser Zeit war viele Repressionen, viele Ermordungen, viele Verfolgen. Das war also unglaublich schreckliche Zeit für die ganze Volk, aber wussten nicht alle Leute, was passiert. Also in diese Knasten, also Häuser, wo also Zutritt verboten war und so weiter. Es war von außen ganz nah, ganz cool und sah ziemlich gut aus. Aber diese Zeit jetzt ist schon für alle Russen schon sehr, sehr schreckliche Zeit für die ganze Land, weil es war richtig für diese Stalin-Zeit zu verstehen, dass ungefähr 40 oder 50 Millionen Leute im Konzentrationslager ermordet wurde. Und das klingt vielleicht unglaublich, das kann ich also das nicht beschreiben. Also zum Beispiel im Weltkrieg, wenn viele Soldaten aus Gefängnissen zurückgekommen sind, sie dachten, dass sie also wieder nach Heimat gekommen sind. Sie war im eigenen Land, aber trotzdem wurde sie sofort nach Konzentrationslager transportiert und in 2-3 Jahren, sie war nicht am Leben. Das ist schwer zu beschreiben. Das ist also ein gutes Beispiel, was passiert in dieser Zeit. Du hast jetzt in russischer Sprache auch ein kurzes Gedicht geschrieben. Mit derselben Form. Sylvie Zippler hat nämlich zum Thema Ankommen auch eins geschrieben. Und ich denke, wir probieren mal die 11 Worte, die Sylvie Zippler zum Thema Ankommen geschrieben hat, auf Deutsch. Und dann deine 11 Worte, zusammengefasst zu einem Elfchen, zu einem kurzen Gedicht, die du auf Russisch geschrieben hast. Zunächst auf Russisch, dann auf Deutsch. Und dann gibt es sie, glaube ich, auch noch auf Hebräisch. Dann kommen wir da auch nochmal auf die hebräischen Wurzeln. Zunächst hören wir von Sylvie Zippler ihr Gedicht zum Thema Ankommen. Ankommen. Weise in Not. Misshandlung. Seelenmord. Brauchte Ordnung. Gewinne Gleichgewicht und Frieden. Hochzeit. Neue Gemeinschaft. Liebe. Das Gedicht zum Thema Ankommen von Sylvie Zippler, die aus dem früheren Schlesien vor 60 Jahren hier in Bremen angekommen ist. Jetzt das Gedicht auf Russisch von Boris Babuschkin, der vor 8 Jahren hier in Bremen angekommen ist. Zunächst auf Russisch, dann auf Deutsch und dann nochmal auf Hebräisch. 11 Worte, 11 Gedanken zum Thema Ankommen. Mein Gedicht zum Thema Ankommen. Erstmal auf Russisch. Прибытие, вокзал, общежитие, ожидание, тревоги, надежды, новая страна, новая жизнь, новый язык, новый дом. Привет, Германия. Auf Deutsch. Ankommen. Bahnhof, Wohnheim, Erwartungen, Sorgen, Hoffnungen. Neues Land, neues Leben, neue Sprache, neues Zuhause. Hallo, Deutschland. Boris Babuschkin mit seinem Gedicht zum Thema Ankommen. Aber es gibt einen weiteren Koffer, der noch eine andere Funktion hat. Er dient nämlich als Sitz, wenn Boris Babuschkin in der Stelzensippe Cello spielt, was er vielleicht für uns auch noch gleich macht, dann wäre die Bitte, so wie es angekündigt war, nach dem Cello-Spiel gibt es den Versuch, sozusagen das Israelische, das Hebräische nochmal zu hören. Thank you. Boris Babuschkin. Am Cello. Dieses Lied, diese Melodien kennen bestimmt einige. Boris Babuschkin hat es in Russland auf dem Cello spielen gelernt und er hat dabei gesessen auf einem Koffer, auf dem zwei Gedichte stehen. Es ist in hebräischer Sprache einmal. In Deutsch können wir es dann sicherheitshalber euch auch nochmal hören. Ich gebe mal die Mikros weiter, such dir eins aus, was am besten funktioniert. Wir hören nochmal das Gedicht zum Thema Ankommen von Herrn Babuschkin, geschrieben auf dem Koffer, auf dem er gerade Cello spielenderweise gesessen hat. Und das Thema ist Ankommen. Bitte. Also, ich habe eigentlich russisch-jüdische Wurzeln. Deswegen habe ich schon mein Gedicht auf beide Sprachen schon geschrieben. Also, jetzt auf Jüdisch. Haga tahanat harakevet mayot zepiot tikvot mayot sapa hadasha mdina hadasha bayt hadash Shalom, Germania. Das Gedicht von Boris Babuschkin auf Hebräisch. Wir haben uns jetzt in dieser Gesprächsrunde, in der ersten halben Stunde, die wir hier jetzt zusammensetzen, in der Hauptsache mit dem Thema Herkunft und Ankunft beschäftigt. Wir haben kurze Gedichte gehört, bestehend aus 11 Worten. Von Susanne Sasgar haben wir das Gedicht gehört auf Persisch. Sie hat es deutsch übersetzt. Von Sylvie Zippler haben wir es auf Deutsch gehört. Sie ist vor 60 Jahren aus dem früheren Schlesien hier angekommen. Von Boris Babuschkin haben wir sein kurzes Gedicht auf Hebräisch gehört. Das war das letzte. Wir haben es auch vorher schon auf Russisch gehört. Und er hat es da auch auf Deutsch übersetzt. Jetzt heißt diese Runde hier Herkunft, Ankunft, Zukunft. Mich würde aber noch mal interessieren, vor 8 Jahren, also auch im Jahre 2000, wo Majid Tsarmadui aus Teheran weggegangen ist, unter schwierigen Umständen, die er vorhin beschrieben hat. Sein Bruder hatte das für ihn alles eingefädelt und es hat 8.000 D-Mark damals gekostet, dieser ganze Transfer aus Teheran. Zu dieser selben Zeit, nämlich im Jahr 2000, vor 8 Jahren, ist auch bei Boris Babuschkin, der in Moskau gelebt und gearbeitet hat, da auch seine Familie hatte, der Entschluss gereift, nach Deutschland zu kommen. Boris, versuch uns zu beschreiben, erstmal so ein gewöhnlicher Montag. Es ist 13.30 Uhr. Wie hat dein Montagmittag in Moskau ausgesehen vor 8 Jahren? Kannst du uns da mal so einen Eindruck vermitteln, wie das war? Wie können wir uns das vorstellen? Das war eigentlich ein ganz normaler Tag. Ich habe schon mehr als 30 Jahre in Moskau gearbeitet als Ingenieur, Diplom-Ingenieur von Beruf im Bereich Maschinenbau. Also 2-3 Jahre als junger Mann in einem Forschungsinstitut. Und dann habe ich schon angefangen, meine Dissertation zu schreiben als Forscher. Und mein Thema war also Herstellung Wasserstoff aus Ethanol. Das war sehr, sehr Neues für diese Zeit. Und habe ich schon 20 Jahre alt nach diesem Thema gearbeitet und eine Dissertation geschrieben. Und das Tag war eigentlich ganz normaler Tag, morgen Frühstück nach Arbeit, so bis, das haben wir schon angefangen, nicht gleich wie in Deutschland. In Deutschland zum Beispiel, man fängt seine Arbeit an ungefähr ziemlich früh, 6, 7. Und bei uns ist also nicht ganz gewöhnlich, wir fangen an ungefähr um 9, 10, sogar um 11. Also später Feierabend, aber trotzdem, wir sind schon dran gewöhnt. Und das war ein ganz normaler Tag wie in Deutschland. Eigentlich nichts Besonderes. Wie ist dann dein Entschluss zustande gekommen, nach Deutschland gehen zu wollen mit der gesamten Familie? Was hat diesen Entschluss befördert? Was hat ihn ausgemacht? Was war der Grund? Also Grund kann man zum Beispiel auf zwei Teile teilen. Erstmal, es war also Notfall. Also meine nähe Verwandte war sehr krank und sie brauchte Hilfe. Und ich hatte kein Vorhaben, nach Deutschland zu fahren, aber meine Verwandte war im Notfall und musste ich also ihr helfen. Das war ein Grund. Zweites, ich habe schon doch gesagt, dass ich Jude bin. Und vielleicht klingelt es ein bisschen merkwürdig, aber muss ich ganz ehrlich sagen, also Juden leben in Deutschland viel besser als in Russland. Auf jeden Fall fühle ich mich hier viel wohler als in Russland, weil Antisemitismus in Russland ziemlich stark ist. Und nicht stark also im ganz übrigen Leben, sondern im also sogar im ganz hoch Regierung, Parlament und so weiter. Bei uns ist zum Beispiel ganz normal, wenn man auf der Bühne, zum Beispiel in unserem Parlament, also solche Dinge über Juden spricht, über Juden erzählt, das ist überhaupt nicht verfolgt. Das ist ganz normal in unserem Land. Das ist schade, aber trotzdem ist das Realität. Und das Antisemitismus war auch zweites Grund, warum ich aus Russland nach Deutschland gekommen bin. Und zweites, wissen Sie, manche Leute in der Westwelt denken, dass wenn in Russland kein Sozialismus gibt, also kommunistisches Regime gibt, das heißt, ist in Russland alles in Ordnung. Das muss ich diese Leute ehrlich gesagt enttäuschen. Ist das überhaupt nicht in Ordnung? Bei uns sogenannte diese Gefühle, diese Ansprüche, dass wir also ganz großes Land sind und wir müssen immer überall gewinnen, immer beweisen, dass wir die Beste, die Stärkere sind. Also das habe ich schon das ganze Leben geheißt und also alle Länder müssen also nicht, also das ist nicht Chauvinismus, sondern das ist also, kann man anders nennen, das ist kaiserliche sogenannte Einstimmung, dass wir sind groß, wir sind stark. Und das habe ich schon überhaupt nicht also mir gewünscht. Und das war viele Gründe. Ich wollte meinem Sohn also normales, ruhiges Leben also gewährleisten und habe ich schon gemacht. Und mein Sohn fühlt sich auch sehr, sehr wohl. Und deswegen bin ich schon hier in Deutschland. Danke, Boris. Jetzt noch mal ein Blick auf, wie das Ankommen hier geglückt ist. Du hast uns beschrieben, wie das in Moskau für dich gewesen ist, was die Gründe gewesen sind, Russland zu verlassen. Wenn du dann beschreibst, wie das hier in Bremen dir geglückt ist, wirklich anzukommen, oder ist es dir geglückt? Wie würdest du es selber beschreiben? Wie würdest du dein Ankommen hier beschreiben? Also, das kann man ganz gut verstehen, dass wenn man aus Moskau nach Bremen kommt, hat ein bisschen Gefühl, dass Bremen also quasi ein Dorf ist, also im Vergleich zu Moskau. Also kann man ganz gut verstehen, also Moskau Stadt mit 25 Millionen Leute, ganz also die gigantische Stadt. Und ich bin schon seit meiner Kindheit schon an diese Stadt gewöhnt und in Bremen fühlte ich mich ein bisschen wie in Provinz. Aber jetzt denke ich überhaupt nicht dran. Ich freue mich sehr, dass ich nach Bremen gekommen bin, weil das sehr, sehr sogenannte diese ruhiges Land, also diese ruhige Stadt, also ich habe schon diese Stadt schon also in dieser Stadt verliebt. Und ich verstehe, ich habe keine Vorstellung, wo ich zum Beispiel umsonst gelebt hätte. Das gefällt mir sehr in Bremen. Wunderbar, das hören wir gerne. Susanne Sasgar, ja, das ist der Dame da drüben ein Applaus wert, weil wir sind auch froh, dass es dir hier gefällt. Susanne Sasgar kommt auch aus einer Metropole, so wie du. Bei dir sind es 25 Millionen Menschen. Ich weiß gar nicht genau, als du Teheran verlassen hast, Hast du eine Idee, wie viel Millionen, war es eine Million Einwohner, waren es zwei? Wie viel waren es damals und wie viel sind es jetzt? Im Moment weiß ich nicht genau, aber in dieser Zeit vor 22 Jahren 19 Millionen wurde schon eingeschätzt. 19 Millionen Einwohner in Teheran. Du hast also auch eine riesen Metropole verlassen. Richtig. Und bist hier nach Bremen gekommen. Wie hast du dich hier gefühlt? Wie war dein Ankommen? Wie ist dir dein Ankommen hierher geglückt? Richtig schwierig, wenn man denkt, man herrscht die deutsche Sprache überhaupt nicht. Wir konnten kein Wort Deutsch sprechen mit einem kleinen Kind, ohne Bekannte, ohne Freunde, überhaupt nichts. Nur mit zwei Koffern ankommen und man weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Aber die ganze Ruhe in Bremen muss ich auch bestehen, dass mir wirklich gefällt. Und ich habe mich wirklich von Anfang an wohlgefühlt in Bremen. Ja, schön. Du hast Bremen auch als ruhige Stadt erlebt. Genau. Das ist gut, einfach mal zu hören. Wenn man aus Teheran kommt, wenn man aus Moskau kommt, dann ist Bremen von Ruhe gekennzeichnet. Genau. Schön zu hören, schön zu wissen. Majid, du bist auch aus Teheran gekommen. Bei dir ist es nur erst 8 Jahre her. Wenn du auf dein Ankommen nochmal blickst, wie würdest du das beschreiben? Das ist jetzt 8 Jahre her, aber... Wie war das Ankommen? Wie ist dir das Ankommen geglückt? Wie ist es dir gelungen? Ja, also der erste Tag war ich in Bremen, war ich im Hauptbahnhof. Erst einmal, die Hauptbahnhof habe ich schon gesehen. Habe ich gedacht, mein Gott, wo muss ich da hingehen? Ich habe nur eine kleine Adresse, das war von Bundesamt, das weiß ich auch jetzt. Also ich habe auf ein paar Leute habe ich schon gefragt, da hat ein bisschen komisch beantwortet. Ich weiß nicht warum, aber das ist egal. Ja, also da habe ich schon hier also beantragen. Die ersten paar Monate war richtig schlimm, erstmal ich habe keinen Kontakt mit meiner Familie. Die meinen Familie wussten das nicht, ich lebe noch oder nicht, was passiert bei mir und so weiter. Ja, also die Anfang, nach ein paar Monaten war nach dem Stress, kommt dann langsam die ruhige Zeit. Ich habe schon fast jede Ecke habe ich schon gesehen, geguckt, bisschen gesprochen, die Sprache habe ich schon ein bisschen, ein paar Worte habe ich schon gelernt und so weiter. Mit ein paar iranischen Leuten habe ich Kontakt aufgenommen und so weiter. Ja, die ersten zwei Jahre war ich im Wohnheim. Das war ein bisschen anstrengend, aber nachdem bin ich angegangen geworden. Meine Aufenthalt habe ich schon gekriegt. Das fing das langsam an zum Aufbauen, zum Beispiel. Sprachkurs, Arbeit, Familie und so weiter. Also es ist richtig erfolgreich verlaufen, kann man glaube ich sagen. Genau. Von dem Asylbewerberheim, dann nach einer Weile, nach 2 Jahren, wir haben eine eigene Wohnung. Genau. Genau. Fast 4 Jahre hier, genau. 4 Jahre ist es. Ist schon 4 Jahre. Also, schon ja klar, also 19. dieser Monat ist unser Hochzeitstag, ist das. Ja. Das ist ja, das war 2004, 18.09.2004. Wir sind schon geheiratet, wir haben gemeinsam einen kleinen Sohn. Ein Jahr, ein Monat ist schon, ja. Direkt an deinem Hochzeitstag, am 18.09., haben wir uns gedacht, das wäre ein schöner Termin, um das hier auch zu senden. Das, was wir heute hier als Gesprächsrunde machen, das ist hier auf der Hanse Live in der Zeit von 13 bis 14 Uhr und senden wollen wir es dann an deinem Hochzeitstag am Donnerstag, den 18. in der Zeit von 11 bis 12 Uhr. Weil da ist jeden Monat... Ja. In dieser Sendezeit, also in dieser Stunde, das Thema Herkunft, Ankunft und Zukunft erstmal die nächsten Male. Und da beschäftigen wir uns mit Menschen, die aus ganz anderen Zusammenhängen hier angekommen sind. Neben dir sitzt Sylvie Zippler, die, glaube ich, zu der Zeit, als sie hier angekommen ist, die allerjüngste war. Es ist allerdings 60 Jahre her. Aber du bist hier im Westen als ganz, ganz junges Mädchen angekommen. Wie alt warst du damals? Ich muss mal kurz nachdenken, weil es schon so lange her ist. Also 43 nach Breslau, von Breslau nach Niederschlesien, von Niederschlesien nach Hof in der Oberpfalz. 5, 6 Jahre. Da habe ich das sehr wohl gespürt, dass wir Flüchtlinge sind. Die haben anders gesprochen, ganz eindeutig. Eindeutig, sie haben anders gesprochen. Sie haben uns auch anders behandelt. Man muss es auch, heute kann ich es nachvollziehen, wenn heute Flüchtlinge kämen, in mein Haus einzögen und ich Wohnraum hergeben müsste, das wäre schon sehr schlimm. Und so, denke ich, haben das damals die Bayern auch empfunden, als wir Flüchtlinge dorthin kamen. Es war zum Teil auch hier in Bremen so, also es gibt so alte Schwarz-Weiß-Fotos, da ist ein großes Schild, da steht drauf, Bremen hat Zuzugssperre. Bremen kann niemanden mehr aufnehmen. Das muss irgendwie so 44, 45, nee, das muss 45, 46 gewesen sein, wo auch hier deutlich war, das ist nicht so einfach mit diesen Menschen, die aus den früheren deutschen Ostgebieten, aus den früheren Schlesien, früheren Pommern, dem Ostpreußen, Schlesien, Pommern, was habe ich vergessen? Sudetenland, aus dem Sudetenland kommen und hier den Wohnraum brauchen und auf jeden Fall auch zu essen haben müssen, die kleinen Kinder haben, die wirklich das Wenige, was es zu der Zeit hier gab, mit den Flüchtlingen teilen mussten. Wie war es als Flüchtlingskind vor 60 Jahren? Wann hat es aufgehört? Hat es irgendwann mal aufgehört, dass es nicht mehr zu spüren war, die Behandlung nicht wie ein Flüchtlingskind? Aufgehört hat es, als ich als Jugendliche dann zur Schule ging. Ich glaube, da habe ich es nicht mehr gespürt. Da bin ich dann integriert gewesen. Hat sich deine Sprache genauso angehört wie die Sprache der anderen in der Klasse? Nein, ich habe immer schon Hochdeutsch gesprochen und das war in Bayern. Ich bin die ersten zwei Jahre in Bayern in der Schule gewesen und da tat ich mich schwer, das Bayerisch verstehen zu können. Und ich war ein bisschen Außenseiterin, weil ich eben Hochdeutsch sprach. Aber das hat sich dann geändert. Wir sind ja von Bayern dann nach Nordrhein-Westfalen gezogen, nach Wuppertal. Und da hat sich das überhaupt nicht mehr bemerkbar gemacht mit der Sprache. Ich kann mir vorstellen, wenn man so wie du als sehr junges Mädchen, als kleines Kind erlebt hat, wie das ist, als Flüchtlingskind angeguckt zu werden, und auch selber die Flucht mehr oder weniger noch genau in Erinnerung zu haben, dass dann, wenn man Menschen anschaut, die jetzt gerade vor 8 Jahren oder vor 22 Jahren aus ganz anderen Ländern haben fliehen müssen, dass das einen anderen Blick möglich macht. Ist das so? Das ist ein anderer Blick. Ich bin ja 30 Jahre Lehrerin gewesen und ich habe sehr viele Schülerinnen und Schüler anderer Länder im Unterricht gehabt und kann das nachvollziehen, was es für diese jungen Menschen bedeutet oder auch für die Eltern, was es bedeutet, aus der Heimat loszugehen und in ein fremdes Land zu kommen und dort ganz neu anzufangen. So wie es bei dir auch gewesen ist. Ganz genau. Ganz, ganz viele Menschen aus dem früheren Schlesien, aus dem frühen Pommern, Ostpreußen, aus dem Sudetenland gegangen. Ja. Die mussten ihre Heimat verlassen, aufgrund der Wirren des Zweiten Weltkriegs, und mussten ganz, ganz neu anfangen. Ja. Ich denke, bevor wir uns jetzt diesem anderen großen Thema Zukunft zuwenden, machen wir eine kleine Pause mit Musik. Norbert Ehrlich, der eben auch die Sendeverantwortung für diese Sendung hat, der hat unterschiedliche Musiken vorbereitet. Der hat was Russisches in Vorbereitung auf CD und der hat auch was Persisches. Wir wissen nicht, was er einspielt. کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی Ja. Hast da lange gelebt, hast deine ganze Jugend da verbracht, bist seit 8 Jahre hier in Bremen. Ja. Wenn du jetzt an deine Zukunft denkst, gibt es irgendwas, was diese Zukunftsgedanken verbindet mit deiner Herkunft? Ja, also man kann auch so ein bisschen verbinden, aber so zum Beispiel bin ich auch jetzt 8 Jahre bin ich hier, zum Beispiel muss ich nach den 10 Jahren muss ich das so belegen, was passiert. Mein Sohn ist ein Monat ist schon, nach den 10 Jahren ist schon ein 11-jähriges Kind. Er geht zum Schule natürlich. Also, und er wird in Bremen zur Schule gehen oder in Teheran? Nein, Bremen. Bremen, weil er wohnt auch momentan hier und er geht auch hier zur Schule auf jeden Fall. Und dann ich muss natürlich mit meiner Frau ihn unterstützen. Zum Beispiel Deutschsprache ein bisschen beibringen und so weiter. Also meine persönliche Sache zum Beispiel, meine Arbeit muss ich auch, neue Arbeit muss ich das für irgendwas bisschen mehr besser machen. Meine Frau auch natürlich auch das, das gehört auch so, genau. Also wenn du dir in 10 Jahren deine Zukunft vorstellst, dann geht dein Sohn in Bremen zur Schule. Auf jeden Fall. Ist 11 Jahre alt. Ja. Das du hast dann, so wie ich es verstanden habe, Arbeit. Genau. Du hast ich hoffe. In der deutschen Sprache. Klar, wir überlegen jetzt genau. Ein ideales Bild jawohl. Von Zukunft. Deine Frau hat dann auch vielleicht eine Möglichkeit zu arbeiten, so habe ich es verstanden. Und ihr versucht noch besser Deutsch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt an deine linke Seite das Mikro weiterlaufen lässt, Susanne Sasgau, wenn du dir vorstellst, in 10 Jahren, Beschreib mal die Zukunft, die deinige und die deiner Familie, im Idealfall. Ich glaube, für mich und von meinem Mann wird nicht so viel ändern. Hoffentlich können wir noch oder dürfen wir noch ein paar Jährchen weiterarbeiten und gesundheitlich einigermaßen durchzukommen. Aber für meine Kinder wünsche ich, dass sie ein besseres Leben haben werden als bei uns oder was wir gehabt hätten. Gute Jobs, erfolgreich zu sein, nicht weiter. Boris, die Zukunft, wenn du sie dir vorstellst, in 10 Jahren, für dich, für deine Familie, wie sieht es dann für dich die Zukunft aus, in 10 Jahren? Also soweit ich natürlich das mir schwer nachzuvollziehen, weil was wird in 10 Jahren, weil ich schon nicht ganz jung Mann bin. Trotzdem meine Wünsche, mein Traum oder etwas in diese Richtung. Ich wünsche zum ersten Linie, dass meine Familie, alle Mitglieder meiner Familie ganz gesund bleiben. Also mein Sohn ist auf einen Weg gegangen, also eigenes Business zu machen, also als also Unternehmer. Und ich wünsche ihm, dass alles gut läuft. Er ist hat vor kurzem verheiratet. Ich wünsche mir also, dass er also mir zur Welt, also meine Enkel zur Welt bringt. Und ich möchte diese kleine Kinder vielleicht ein bisschen nach meinem Geschmack erziehen. Das hoffe ich auf jeden Fall. Also zum anderen Seite, also bin ich also Fußballfan und ich wünsche mir, dass innerhalb dieser 10 Jahre ich viele interessante Spiele angeguckt hätte und vielleicht kommen in Russland oder in Deutschland erscheint also große Talent, zum Beispiel als Pelé oder Maradona. Ich wünsche mir, dass in Deutschland neue Maradona zum Beispiel aufwächst. Wunderbar, das wünschen wir uns vermutlich an. Aber ich denke, Silvi Zippler sollte das Schlusswort haben. Du bist vor 60 Jahren hier angekommen im Westen, in Bremen. Und wenn du dir vorstellst, 10 Jahre weiter. Wie sieht dann Bremen, wie sieht dann deine Zukunft aus? Wie malst du dir das aus? Also ich male mir das folgendermaßen aus. Ich spiele ja im Alten Theater, die Knitterfreien, im Kulturladen Hochding. Und wir treten ganz viel in Altenheimen auf. Und bringen den alten Menschen ganz viel Freude. Unsere Stücke sind sehr musikalisch. 30er, 40er Jahre sind natürlich den alten Leuten sehr bekannt und machen sehr viel Freude. Und ich wünsche mir die nächsten Jahre, dass ich noch recht lange im Alten Theater die Knitterfreien vom Kulturladen Hochding spielen kann. Wunderbar. Dem wollen wir nichts mehr hinzufügen, außer den Hinweis darauf, dass es genau in einem Monat wieder zur gleichen Sendezeit Insan Radio Huchting auf 92,5 im Weserradio TV zu empfangen gibt. Dann wird es vermutlich auch um das Thema Herkunft, Ankunft und Zukunft gehen. Und wir verabschieden uns. Radio Weser TV. Anders hören, anders sehen. Folgen die Nachrichten des Deutschlandfunks.